Weniger Fleisch, weniger Flächenverbrauch. Einen noch größeren Beitrag allerdings könnte ein verändertes Essverhalten erzielen. Nur etwa 10% der Energie werden im Mittel an die nächste Ebene einer Nahrungskette weitergegeben, also von Pflanzen an Pflanzenfresser wie Hasen, Rehe, Kühe und Schafe und von Pflanzenfressern an Fleischfresser, also an Menschen, Luchse, Wölfe, Löwen oder Tiger. Das heißt, die jeweils nächste Ebene braucht entsprechend mehr Masse an Futter, was sich am Flächenverbrauch unterschiedlicher Produkte zeigt. 1 Kilogramm Rindfleisch braucht in Deutschland im Schnitt 32 Quadratmeter Fläche. Für Schweinefleisch sind es noch knapp 6, für Milch etwas mehr als 1 Quadratmeter pro Liter. Die gute alte Kartoffel dagegen benötigt nur 0,2 Quadratmeter Fläche pro Kilogramm. Dadurch ergibt sich folgendes Verhältnis. Für 1 Kilogramm Rindfleisch wird 160 Mal, ich wiederhole, 160 Mal mehr Fläche benötigt als für 1 Kilogramm Kartoffeln. Bei Geflügel liegt der Wert bei 53, bei Schweinefleisch bei 29 und bei Milch bei 6,5. Dieser Unterschied, zumal bei Rindfleisch, ist so erheblich, dass jedem, der sich diese Zahlen vor Augen führt, sofort einleuchten muss: Den Konsum tierischer Produkte, wie wir ihn in der Vergangenheit gepflegt haben, können wir uns nicht mehr leisten. Kein Wunder, dass in Deutschland der größte Teil der Getreidefläche für den Anbau von Tierfutter verwendet wird, nämlich knapp 60%. Weitere 16% wandern in den Tank oder in die Industrie. Weltweit ist die Zahl sogar noch erschreckender. Auf mehr als 70% der globalen Ackerfläche wachsen Pflanzen, die an Tiere verfüttert werden. Vor allem Soja ist hier zu nennen. Etwas zugespitzt formuliert,